NDR Radio 3 und WDR 3. In der Reihe Gedanken zur Zeit hören Sie heute einen Beitrag von Norbert Seitz. Sein Thema: Kultur, Geist und Macht nach dem Regierungswechsel. Für das Highlight im zurückliegenden Bundestagswahlkampf sorgten keine intelligenten Arbeitsmarktstrategien oder gar neue Steuerkonzepte. Völlig ungewohnt spielten sich die wichtigen Debatten auf dem Sektor Kultur ab. Erstmalig wurde nämlich über die Schaffung eines Bundeskulturministeriums im Kanzleramt diskutiert, in dem alle zersplitterten Kulturkompetenzen des Bundes von der Filmförderung bis zur auswärtigen Kulturpolitik koordiniert werden sollten. Und kein Zweifel, seit Schröders Mann fürs Kulturelle, der erfolgreiche Verleger Michael Naumann, die Politszene betrat, tut sich manches. Nicht nur in der Filmförderung, sondern auch beim Stiftungsrecht, dem Kampf um die Buchpreisbindung in Europa, bis hin zur Suche nach neuen Vermittlungsformen für ein zentrales Holocaust-Mahnmal in Berlin. Naumanns neues Amt hat viele Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Verhältnisses von Geist und Macht, Politik und Kultur geweckt. Dagegen befürchten Kritiker, dass Schröders Kulturexperte lediglich die Dekoration für eine rot-grüne Regierung liefern soll, die ohne ein Gesellschaftsprojekt oder eine visionäre Botschaft glaubt, auskommen zu können. Eigentümlich auch, dass die administrative Hochkonjunktur des Kulturellen mit Diskussionen um das Ende der politischen Intellektuellen einhergehen. Ausgerechnet in einem Moment, da zum ersten Mal in Deutschland eine klare politische Mehrheit für die Linke votierte, hält man deren geistige Sympathisanten, die Klasse der moralisierenden Kopfarbeiter, für historisch überholt. So wurde etwa Martin Walsers viel umstrittene Dankesrede als Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels als Überwindung der klassischen Rolle des kritischen Intellektuellen gedeutet. Demgegenüber hatte Günter Grass noch im Jahr davor in der Frankfurter Paulskirche jene Rolle mit neuem Leben auszufüllen versucht. In diesen beiden Friedenspreisreden von Günter Grass 1997 und Martin Walser 1998 wurden nochmals die Chancen und Grenzen eines politischen Intellektuellen aufgezeigt. Auf der einen Seite die moralisierende Pose des altlinken Charismatikers Grass, der sich in seiner Laudatio wegen der Kurdenpolitik der Bundesrepublik öffentlich schämt. Auf der anderen Seite der verbitterte Walser, der sich öffentlich mit der sogenannten Moralkeule Auschwitz im Kreuz nicht mehr schämen möchte. Kritiker nannten Grassens Philippika das letzte Aufbäumen einer längst überholten Betroffenheitskultur, ganz im Stile jener priesterlichen Heilslehrer und Sinnvermittler, wie sie Mitte der 70er Jahre vom konservativen Vordenker Helmut Schelsky in einer bemerkenswerten Studie charakterisiert worden waren. Dagegen wurde Walsers Gestus des Wegschauens als dröhnender Abschied wahrgenommen. Der Schriftsteller vom Bodensee möchte moralische Fragen am liebsten in die Schranken eines nur noch privatisierenden Gewissens verbannt sehen. Walsers Auftritt wirkte wie die Ankündigung eines neuen intellektuellen Typus für die bevorstehende Berliner Republik. Mit dem Niedergang des real existierenden Sozialismus und der kulturellen Überhöhung der deutschen Einheit gingen Utopieverzicht und Vergangenheitsverlust ineinander über. An die Stelle von moralischer Leidenschaft, dem Drang nach Gesellschaftskritik und dem Willen zum politischen Engagement sei der schlichte Wunsch nach erinnerungslosem Glück getreten, schreibt Micha Brumlik. Auch wenn diese These ein wenig übertrieben scheint, so lässt sich dennoch kaum leugnen, dass heute nur noch pragmatische Intellektuelle angelsächsischer Prägung gefragt sind. Kein Wunder also, dass der betont nicht intellektuelle Kandidat Schröder im Wahlkampf nicht nach scharfsinnigen Vordenkern, sondern nach einem bundesweiten Ansprechpartner für Maler, Schriftsteller, Theater und Filmleute Ausschau hielt. Was zu Willy Brandts Zeiten selbstverständlich gewesen sei, so Schröder, der kritische Dialog zwischen Politik, Intellektuellen und Künstlern sei völlig zum Erliegen gekommen. Deshalb müsse die Totenstille zwischen Politik, Kultur und Geist einer neuen Botschaft des Mitmachens weichen. So hatte bereits Schröders Treffen mit Jürgen Habermas zu Beginn des Wahlkampfs für viel Furore gesorgt. Dabei schien schon das Ereignis, die Rückmeldung des Sozialphilosophen bei der regierungsverdächtigen SPD, wichtiger zu sein als der eher enttäuschende Verlauf der Debatte, bei der Schröder nur durchschnittliche Noten erhielt, weil er im Yuppie-Jargon von Fitnesscentern der Frankfurter Begriffswelt zu entgegnen sich mühte. blenden wir zurück. Das Verhältnis zwischen Geist und Politik entsprach zu Beginn der Bonner Republik dem, was Habermas eine systematisch verzerrte Kommunikation nennen würde. Die von Eugen Kogon bis Hans Magnus Enzensberger beschworene Moralisierung der Politik richtete sich gegen den Kommerz der Nachkriegsgesellschaft, die militärische Rüstung und die autoritären Tendenzen des Adenauerstaates. Gleichzeitig wurde zumeist für die Vision eines freiheitlichen Sozialismus gestritten. Erst zu Beginn der 70er Jahre erhielt Bonn einen neuen Klang, wie der Schriftsteller Horst Krüger damals schwärmte. Literaten und Künstler engagierten sich scharenweise für die damalige Reformpolitik der SPD. Gleichzeitig gewann die Partei in den Großstädten mit Koryphäen wie den Kulturdezernenten Hermann Glaser in Nürnberg oder Hilmar Hoffmann in Frankfurt ein neues progressives Image. Parolen wie Bürgerrecht Kultur, Kultur zum Anfassen, Kultur für alle standen dabei im Vordergrund. Doch zwischen radikalen Erlass und Nachrüstungspolitik machte sich viel Katzenjammer unter Intellektuellen breit. Selbst der Auftritt des Schweizer Schriftstellers Max Frisch auf dem Hamburger SPD-Parteitag 1977 in den Wochen des Deutschen Herbstes konnte den Abfall der Linksintellektuellen von der Sozialdemokratie nicht mehr verhindern. Als Modernisierer Peter Klotz 1982 die Metapher vom Tanker SPD erfand, ging es nur noch darum, altes Kulturterrain gegenüber der mächtig aufkommenden grünen Konkurrenz zurückzugewinnen. Denn viele Intellektuelle und Künstler, so zum Beispiel der einstige Brandt-Bewunderer Heinrich Böll, waren zu den Grünen und zur Friedensbewegung geschwenkt. Außerdem wurde der SPD Mitte der 80er Jahre durch eine reformkonservative Kampagnenpolitik Heiner Geißlers das Wasser abgegraben. Der Soziologe Leggevi wagte damals die provokante These, der Geist steht rechts. Zaghafte kulturelle Profilierungsversuche der Union gab es auch unter Walter Wallmanns Regentschaft in Frankfurt, etwa mit Ernst Jüngers Goethe-Preisverleihung im Jahr 82, die damals wütende Proteste auf Seiten der Linken hervorrief. Seit der Wende 89 hat auch ein Erdbeben auf intellektuellem Terrain stattgefunden. Linke Literaten widerriefen zuhauf sozialistische Denktraditionen, plädierten für Utopieverzicht, entdeckten Multikulti, den Kommunitarismus und die Zivilgesellschaft, sofern sie nicht zum relativ ungeordneten Rückzug aus der Politik bliesen. Alt- und neukonservative Intellektuelle forderten nationales Selbstbewusstsein und handfeste Interessenpolitik gegen die europäische Integration, den Euro und für die Beibehaltung des herkömmlichen Nationalstaates. Der Begriff Berliner Republik wurde zum semantischen Füllhorn für bislang verdrängte Großmachtsehnsüchte. In dieser neuen intellektuellen Gemengelage vermochte der feinsinnige SPD-Chef Björn Engholm mit seinen Plädoyers für einen genussfähigen Menschen kaum etwas zu bewegen. Die Problemlage im vereinten Deutschland sei reaktionär, höhnte Arnulf Baring. Der multikulturelle Hedonismus sozialdemokratischer Spitzenenkel stünde nicht auf dem existenziellen Geschichtsplan. Die SPD-Kultur blieb verunsichert, unflexibel und traditionell. Als der Heidelberger Plakatkünstler Steck seine Wählerinitiative für 1998 im alten Stil von 1972 aus der Taufe hob, skandierte Kabarettist Thomas Freitag im priesterlichen Unterton: Ich mag mir für dieses Land eine andere Sinnstiftung denken. Was darunter zu verstehen ist, erläuterten Klaus Steck, Johanno Strasser und andere in ihrem Manifest, das mehr von Wertkonservativismus als von Fortschrittsoptimismus geprägt ist. Eine Repolitisierung der Kultur, die als Kampfparole gegen den sogenannten postmodernen Budenzauber einer ignoranten Spaßgesellschaft kursiert, eine Rückkehr zum gesellschaftstheoretischen wie kapitalismuskritischen Paradigma der 60er Jahre, um gegen die Globalisierung begriffsstrategisch gewappnet zu sein, eine Rückkehr der Politik überhaupt gegen die Gefahren und Zwänge eines deregulierten Weltmarktes. Daneben tummeln sich auf dem traditionell linken Kulturticket viele Aussöhnler, Abwickler und Aufrechner, die verpasste Chancen der Vergangenheit beschwören und sich am liebsten mit der PDS um linke Mythen streiten, wie den Begriff des demokratischen Sozialismus, das Erbe Rosa Luxemburgs um Lesarten zur SED-Zwangsvereinigung anno 46 oder um die Einschätzung der alten Ost- und Entspannungspolitik. Michael Naumanns Einstieg in die Politik hatte nichts von jener linksintellektuellen Pose. Seine Zusammenarbeit mit dem Musikmanager Dieter Gorny, dem Theatermacher Jürgen Flimm oder dem Verleger Arnulf Conradi deutet eher auf eine multimediale Bestimmung jenseits Altlinker Debattenkultur hin. Thomas Mayer nennt diesen Stil, der auch für Gerhard Schröders Wahlkampf prägend war, die Theatralisierung der Politik, hinter der offenbar jene Illusion gesucht werde, die als solche die Nachfolgerin der großen Utopien verkörpere. Zoff mit der Traditionslinken schien indes vorprogrammiert, auch wenn Schröder Wert darauf legte, ebenso Alt-68er wie Oskar Negt in seine Kampagne symbolisch einzubinden. Wer im Wahlkampf den Kulturappell Eurovision im Berliner Willy-Brandt-Haus miterlebte, bekam den allzu breiten Eindruck eines intellektuellen Schrebergartens wettstreitender Kulturfragmente von links. Mit der Bundeskulturkompetenz wird nunmehr ein neuer Versuch unternommen, der Entfremdung zwischen Geist und Macht entgegenzuwirken. Außerdem trägt sie dem gewachsenen Standortfaktor Kultur Rechnung. Schließlich dient sie der Ausstattung Berlins nach Umzug der politischen Klasse. Naumanns Job ist der eines wendigen Gesprächsmanagers, Geldbeschaffers, Projektestifters und natürlich eines kompetenten Wilderers in anderen Ministerien. Der neue Kulturbeauftragte trat mit einem Eklat triomphal auf den Plan, als er Kohls Geschichtspolitik der Musealisierung zieh und die Gigantomanie, der Betreiber des Holocaust-Mahnmals, mit dem Nazi-Architekten Albert Speer verglich. Als Naumann gleichzeitig für den Wiederaufbau des alten Berliner Stadtschlosses plädierte, schäumte die traditionelle Kulturlinke vor Wut. Er habe die Erinnerungskultur verhöhnt, aber einer Restauration und Historisierung das Wort geredet. Sein Kulturverständnis vertrage sich durchaus mit dem kruden Pragmatismus seines Kanzlers, auch vor populistischem Augenzwinkern nicht zurückzuschrecken. Geistig-politisch standen die ersten Wochen der rot-grünen Regierungsarbeit unter keinem günstigen Stern. Zur Walser-Bubis-Debatte war kein dezidiertes Statement eines Regierungsmitgliedes zu vernehmen. Vom Fauxpas des Kanzlers, man müsse auch gern zu einer Holocaust-Gedenkstätte gehen, nicht erst zu reden. Schwere Kritik bezog auch das erste Konzept Naumanns von einem lebendigen Gedenken ohne den monumentalen Gestus eines administrativ gesteuerten Erinnerns. Schon ist von rot-grünen Unbedarftheiten in der Geschichtspolitik, ja sogar von der Gefahr eines neuen Nationalismus von links die Rede. Auch wenn dies übertrieben scheint, so hat doch die neue Bundeskultur noch vieles zu gewinnen. Welchen Beitrag kann beispielsweise die Kultur zur Normalisierung deutscher Politik im 50. Jahr des Bestehens der Bundesrepublik leisten? Wie gestaltet die Regierungslinke den unaufhaltsamen Prozess der Historisierung der NS-Vergangenheit, ohne den Angehörigen der Opfer Furcht und Schrecken einzuflößen? Wie stellt sich die vielbeschworene Wende von einer bloß musealisierenden Geschichtspolitik zu einem eher aufklärerischen, der Zukunft zugewandten Konzept dar? Gelingt es, den bislang nur vagen Begriff von der neuen Mitte vom Anfangsverdacht einer neuen Unbedenklichkeit zu befreien? Wie sieht aus deutscher Sicht das europäische Konzept einer zweiten Moderne aus, das derzeit von angelsächsischen Sozialwissenschaftlern diskutiert wird? Kurzum, der bislang so schillernde Begriff von der Berliner Republik wäre erst noch von seiner restaurativen Gloriole zu befreien und in eine zivilgesellschaftliche Vision zu kleiden, an der aufklärerische Kräfte gleich welcher Partei partizipieren könnten. NDR Radio 3 und WDR 3. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Norbert Seitz. Sein Thema: Kultur, Geist und Macht nach dem Regierungswechsel.